Nichts ist so zu lieben wie Jesus, denn keiner, nicht einer ihm gleicht. Er ist meine Liebe, mein Leben, nicht einer auf Erd ihn erreicht. Drum schenke ich ihm, was ich habe, mein Leben und was mir ist wert. Das Letzte soll Jesus gehören, mit Opfern mein Herz ihn ehrt. Jesus, keiner ist ihm gleich. Darum ist er zu lieben wie sonst keiner, mehr denn alle anderen, mehr als alles andere. Ihn ausschließlich zu lieben, bist du berufen. Nichts ist dir, Jesus, jemals gleich, wo deiner Schönheit. Jesus, dein Name ist ein Freudenklang für alle, die dich lieben. Jesus, dein Name bringt Frieden für mein unruhiges Herz. Jesus, in deinem Namen strömt mir Leben zu, denn du bist der Lebensfürst. Yeah.